WDR 5. Neugier genügt. Mittwoch, der 10. März, 10.30 Uhr, Landgericht Düsseldorf. Trotz Frühlingssonne ist es noch ziemlich kalt. Vor allem für die Kamerateams, die vor dem Eingang aufgebaut haben. Ihr macht das Interview zuerst. Aber das Bild, wie er reingeht, brauche ich. Dann macht ihr als erstes das Interview, dann machen wir das danach. Presserummel vor dem Landgericht ist an sich nicht selten. Dass ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter auf ein solches Interesse stößt, ist ungewöhnlich. Angeklagt ist Jan Robert von Renesse, der als Richter am Landessozialgericht Essen jahrelang um Gerechtigkeit für Holocaust-Überlebende gekämpft hat. Das SPD-geführte nordrhein-westfälische Justizministerium als oberster Dienstherr wirft Richter Renesse vor, er habe das Ansehen der Justiz beschädigt. Renesse habe nämlich behauptet, dass die Holocaust-Überlebenden in Nordrhein-Westfalen bei Klagen auf Ghetto-Renten kein gerechtes Verfahren bekommen hätten. Der Justizminister fordert 5.000 Euro Geldbuße. Der Streit schwelt seit Jahren. Die Anklage ist 240 Seiten lang. Die Journalisten versuchen durchzublicken. Ich habe gestern mit dem Justizministeriumssprecher gesprochen und der meinte, nein, es geht nicht um Rufschädigung. Es geht darum, dass er Unwahrheiten verbreitet hätte. Ich berichte darüber seit 7 Jahren und die Geschichte wird immer vertrackter. Nächste Haltestelle. Rückblick. 21. November 2011. Ich bin auf dem Weg nach Essen. Im Landessozialgericht NRW werde ich Jan Robert von Renesse das erste Mal persönlich kennenlernen. Bis jetzt habe ich nur mit ihm telefoniert. Und bereits beim ersten Interview Anfang 2010 sagt Renesse diesen bemerkenswerten Satz, bei dem sich viele seiner Kollegen angegriffen fühlten. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es ausreicht, da irgendeinen Fragebogen hinzuschicken, was sonst die Praxis ist, und zu sagen, ja, nun schreib mal bitte auf 3 Zeilen, wie war es denn im Ghetto? Vergiss mal bitte, dass deine Eltern da ermordet wurden und sag mal, die Arbeit war doch schön. Das kann ich im Grunde genommen als fast nur eine Verhöhnung empfinden. Und das hätte ich nicht tun können, dann hätte ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen können. Renesse ist ein Richter, der Justiz und Rentenkassen in Aufruhr versetzt, weil er das Thema Ghetto-Renten so ganz anders angeht, als es in Deutschland damals üblich war. Auf der Fahrt vor unserem ersten persönlichen Treffen gehe ich noch einmal alle Fakten zu den Ghetto-Renten durch, so wie ich sie seit Monaten recherchiert habe. 2002 verabschiedet der Bundestag das sogenannte Ghetto-Rentengesetz. Daraufhin gehen bei der Rentenkasse etwa 88.000 Anträge ehemaliger Ghetto-Arbeiter ein, die meisten aus Israel und Amerika. 93% der Anträge werden damals von den Rentenkassen abgelehnt. Besonders restriktiv geht dabei die Deutsche Rentenversicherung Rheinland in Nordrhein-Westfalen vor. Sie ist für Rentenanträge aus Israel zuständig. Grundlage für die Beurteilung sind Fragebögen. Doch die sind für die hochbetagten Betroffenen schwer verständlich. Bei meinen Recherchen zu dem Thema treffe ich den 79-jährigen Kurt Einhorn aus Düsseldorf. Einhorn hatte als einziger aus seiner Familie im Ghetto Mogilow in Transnistrien überlebt. Um nicht zu verhungern, hatte der 12-jährige Junge mit einer Schubkarre Leichen zum Ghettofriedhof gefahren und ab und zu in einer Fabrik ausgeholfen. Um Rente für diese Arbeit zu bekommen, musste Einhorn einen langen Fragebogen ausfüllen. Haben Sie in einem Jahr unter Ziffer 4.1 angegebenen Ghettos gearbeitet? Zeitraum von bis, Monat, Jahr, Arbeitsstelle, Arbeitgeber, Art der Arbeit. Als hätte ich damals Tagebuch geführt von jedem Tag, was ich gemacht habe. Ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag noch am Leben sein werde, ja. Und das schickt man alten Menschen, die keine Ahnung haben, was sie sagen sollen, was das bedeutet. Die sind auf Hilfe angewiesen, um aufs Klo zu gehen. Wie sollen die mit so einem Formular fertig werden? Ähnlich wie Einhorn verzweifelten viele Holocaust-Überlebende an den Fragebögen. Eine Arbeitsrente gibt es in Deutschland nur für Arbeit aus freiem Entschluss und gegen Entgelt. Die Arbeit im Ghetto definierte die Rentenversicherung aber meist als Zwangsarbeit. Und diese sei bereits aus Mitteln der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft entschädigt worden. Die Überlebenden gingen vor Gericht. Doch in Nordrhein-Westfalen hatten sie kaum eine Chance. Die Richter gaben gewöhnlich den Rentenversicherungen recht. Auch sie kommunizierten mit den Betroffenen mittels Formularen. Fast alle. Außer Jan Robert von Renesse. das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in Essen im November 2011. Das Gericht ist für die abgewiesenen Klagen der Ghetto-Überlebenden aus Israel in zweiter Instanz zuständig. Ein großgewachsener, schlanker Mann, Anfang 40, mit aufmerksamen, dunklen Augen, wartet auf mich in seinem kalten, winzigen Zimmer neben der Herrentoilette. Renesse lässt sich von den gelegentlichen Geräuschen nicht stören, erklärt, warum er bei seinen Fällen sehr bald auf die Fragebögen verzichtet hatte. Wenige Zentimeter für Jahre der Hölle, da fühlen sie sich gedemütigt. Sie sollen da alleine sitzen, das ausfüllen. In deutscher Sprache, sie wissen nicht, was haben diese Fragen für eine Bedeutung. Und im Grunde genommen hat sich dann gezeigt, der einzige Weg ist wirklich ein Gespräch zu führen. Jan Robert von Renesse war 39, als er das erste Mal mit den Ghetto-Rentenfällen zu tun hatte. 2006 war das. Und sein erster Fall hatte ihn gleich auch menschlich berührt. In der Akte fand er handgeschriebene Briefe auf Russisch. Renesses Großmutter stammte aus St. Petersburg. Sie brachte ihm einst Russisch bei. So konnte er diese Briefe lesen. Also diese Akte, die kann ich auch noch nachts erzählen. Sie war eine arme, spät nach Israel ausgesiedelte Witwe mit einer ganz kleinen Rente. Und sie schrieb immer von ihrem Mann, der in diesem Ghetto war, und von sich selbst, die sie auch in einem Ghetto gehungert hatte, und bat eigentlich nur darum, dass Deutschland jetzt irgendetwas für sie tun möge. Renesse tat etwas, was an seinem Gericht bei Ghetto-Renten unüblich war. Er wollte die alte Frau und andere Überlebende persönlich anhören und entschloss sich, nach Israel zu reisen, damit die hochbetagten Kläger im eigenen Land und in eigener Sprache aussagen können. 8-mal ist der Richter in Israel gewesen. Renesse ließ sich von rund 120 Holocaust-Überlebenden den Ghetto-Alltag schildern. Ja, erst einmal vielen Dank, Frau Mager, dass Sie heute gekommen sind. Mein Name ist Renesse. Renesse will überprüfen, ob die Angaben über die Arbeit im Ghetto plausibel sind. Denn außer ihrer eintätowierten KZ-Nummer haben die Überlebenden keine Papiere mehr von damals. Und Bargeld gab es gar keins? Oder haben Sie auch mal Bargeld gekriegt? Oder vielleicht Ihre Mutter? Die Mutter. Sie waren kleine Kinder, ja. Im Gespräch ergaben sich häufig Indizien für die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse im Ghetto. Bei etwa 60% der Fälle sah Renesse ein Anrecht auf Ghetto-Rente begründet. Damit scherte er aus der Spruchpraxis seiner Richterkollegen aus, die rund 90% der Klagen abwiesen. Auch Michael Gerstmann hat dem Richter aus Deutschland seine Geschichte erzählt. Er verlor seine ganze Familie im Warschauer Ghetto. Gerstmann überlebte, weil er immer gearbeitet hat. Doch die deutsche Rentenversicherung glaubte ihm kein Wort. I was the only boy. What could go to work? Ich war der Einzige in der Familie, der Arbeit bekommen konnte. Ich habe die Ziegel geputzt. Und damit haben die Deutschen die Mauern um das Ghetto in Warschau aufbauen lassen. Dann hat die Ostbahn jemanden gesucht, der die Viehwaggons putzen sollte. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Einmal kam ein Offizier herein. Und ich hatte keine Kraft zum Salutieren und habe meine Mütze nicht abgenommen. Und er fragte uns, wer will freiwillig erschossen werden? Der Officer kam und fragte, wer will freiwillig erschossen werden? And I stepped out. Und ich trat vor. Mit 14 wollte Michael Gerstmann nicht mehr leben. Aber beim Anblick der abgemagerten Gestalt senkte der Offizier die Waffe. Ach, deine Kugel ist zu teuer für dich. Geh mal zurück. And when we got back to the barrack, the corporal came to look for me. Und als wir wieder in der Baracke waren, schimpfte der Korporal, verfluchter Junge, weißt du nicht, dass man in der Baracke keine Mütze auf dem Kopf hat? Verfluchter Junge, weißt du nicht, der kein Mütze. Er hat angefangen, mich zu schlagen. Er hat mir 2 Zähne ausgeschlagen. Ich war überall voller Blut. Das Fazit, das die Rentenversicherung aus diesem Bericht zog, war, Michael Gerstmann wurde bei der Arbeit geschlagen und war deswegen Zwangsarbeiter. Antrag auf Ghetto-Rente abgelehnt. Allein im Fall Gerstmann hat Richter Renesse mehrere Historiker als Gutachter eingesetzt, die in Archiven recherchierten. Auch für sie war das Thema Arbeit im Ghetto ein völlig neues Feld. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass es zum einen viel mehr Ghettos gab, als bis jetzt der Holocaust-Forschung bekannt war. Die andere Erkenntnis? Im Unterschied zu den Konzentrationslagern gab es in den meisten Ghettos tatsächlich noch freie Entscheidungen und Arbeit gegen Entgelt. Nach einer aufwendigen historischen Recherche stellte Richter Renesse fest, auch Michael Gersmann hat Anspruch auf Ghetto-Rente. 200 Euro im Monat. Renesses ungewöhnlicher Weg wird durch die Änderung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Juni 2009 bestätigt. Als freiwillige Arbeit im Ghetto gilt von nun an jede Beschäftigung, bei der der Antragsteller zwischen Arbeit und Hungertod entscheiden musste. Und zum Entgelt gehörten auch Brot und Suppe. Alle abgelehnten Anträge sollten überprüft werden. Richter Renesse hat durch sein unkonventionelles Vorgehen die deutsche Rechtsprechung verändert. Das sorgte für Unruhe am Landessozialgericht. Die Auseinandersetzungen begannen damit, dass sich Renesse in seiner Arbeit behindert fühlte. Seine Vorwurfsliste ist lang. Gerichtstermine in Israel wurden hinter seinem Rücken abgesagt. Seine Beweiserhebungen wurden aufgehoben. Auch einige seiner Kostenbeschlüsse zu Lasten der Rentenversicherung Rheinland wurden von Kollegen aufgehoben. Da gab es ein Treffen zwischen der Gerichtsverwaltung und der Rentenverwaltung, das meines Erachtens die Gewaltenteilung verletzt. Da gab es Beweisanordnungen von mir als Richter, die aufgehoben wurden. Dann gab es Kostenbeschlüsse, die aufgehoben wurden. Das sind im Kern die Punkte, um die es geht. Tatsächlich. Nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts zugunsten der Ghetto-Rentenfälle gab es in Nordrhein-Westfalen ein Treffen zwischen führenden Richtern des Landessozialgerichts und der Geschäftsführung der Rentenversicherung Rheinland. Auf Wunsch der Behörde sollen die Richter ein halbes Jahr keine Ghetto-Rentenverfahren mehr verhandeln. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden und im Sinne der Erledigung, wie es in den Protokollen heißt. Die Richter folgen dem Wunsch und stoppen die Bearbeitung der anhängigen Ghetto-Rentenfälle. Von den ursprünglich über 30.000 abgelehnten Rentenanträgen werden in der Folge ungefähr 18.500 doch bewilligt. Wie schnell? Darüber gibt die Behörde keine Auskunft. Renesse hält die Absprache für eine fatale Verzögerung. Jede Woche hatten wir Tote. Ja. Ich hatte jede Woche immer Post. Jetzt ist wieder der Kläger X gestorben und die Klägerin Y und so. Und was war eigentlich das Ziel von diesem halben Jahr? Ja, Zeitgewinn. Für die Behörde, um in Ruhe das abarbeiten zu können. Der Richter wird zum Rebell und bearbeitet trotz des Moratoriums als einziger seine Fälle weiter. Er stößt auf Widerstand und wird 2010 endgültig von den Ghetto-Rentenfällen abgezogen. Renesse wendet sich an die Presse und bekommt einen Maulkorb. Immer wieder bittet der Richter das Justizministerium und das Parlament in Nordrhein-Westfalen, in seinem Fall tätig zu werden. Beklagt sich über Mobbing und die Verletzung seiner richterlichen Unabhängigkeit. Ohne Erfolg. Renesse klagt schließlich vor dem Richterdienstgericht. Doch der Klage wird nicht stattgegeben. 2012, nach über 3 Jahren Streit, wendet sich Renesse mit einer Petition an den Bundestag. Er fordert eine längere rückwirkende Zahlung der Ghetto-Renten und prangert die Zustände in der nordrhein-westfälischen Justiz an. Dieser politische Schritt war es, der den Ghetto-Rentnern am Ende Gerechtigkeit verschaffen sollte. Eigentlich müsste er ja aus dem Parkhaus kommen, ne? Wo soll er sonst herkommen? Zurück in der Gegenwart. 10. März 2016, Landgericht Düsseldorf, 10:30. Die Kameraleute halten Ausschau nach dem beklagten Richter. Sie wollen unbedingt filmen, wie Renesse das Gerichtsgebäude betritt. Wir müssen einfach auf jemanden achten, der so ein bisschen aussieht wie Ted Cruz. Er sieht ein bisschen aus wie Friedman, finde ich. Letzte Seite. Da ist er ja. Ich erkenne ihn auch nach 5 Jahren sofort wieder. Jan Robert von Renesse wirkt ein wenig älter und müder. Der jahrelange Kampf mit der Justiz, mit seinen Vorgesetzten, hat sichtlich Spuren hinterlassen. Beladen mit einer dicken, schwarzen Aktentasche geht er zielstrebig zum Eingang. Die Presse eilt hinterher und bestürmt den Richter mit Fragen. Was wirft Ihnen denn das Justizministerium vor, was Sie angeblich getan haben sollen, was so schlimm ist, dass Sie von einem Richterdienstgericht auftauchen müssen? Vor allem eine Petition an den Deutschen Bundestag. Die habe ich im Jahr 2012 eingereicht. Was haben Sie da gemacht in der Petition? In der Petition habe ich eine Änderung des Ghetto-Rentengesetzes vorgeschlagen. Das ist auch so passiert. Die Petition war erfolgreich. Der Vorwurf ist im Kern, dass ich die Petition mit Missständen in der Gerichtsbarkeit begründet habe. Geduldig versucht der angeklagte Richter, den Journalisten seinen Fall zu erklären. Einfach ist es nicht. Die Petition im Bundestag, in der Sache ist sie Renesses größter Erfolg. Sie hat bewirkt, dass der Bundestag 2014 das Gesetz noch einmal zugunsten längerer Rentenzahlungen für die Ghettoarbeiter ändert. Die Überlebenden bekommen nun Nachzahlungen in fünfstelliger Höhe. Doch nicht alle erleben es. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund haben nur gut die Hälfte der Antragsteller noch ihre Ghetto-Rente erhalten. Jeder Sechste hat das Verfahrensende nicht mehr erlebt. Für die Justiz in Nordrhein-Westfalen aber dürfte die politische Aktion Renesses wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Entsprechend verhärtet sind die Fronten, wie sich jetzt im Disziplinarverfahren gegen Renesse zeigt. Der Pressesprecher des nordrhein-westfälischen Justizministeriums, Markus Strunk. Ein Richter muss bei der Wahrheit bleiben, wenn er sich äußert. Und wir werfen ihm vor, dass er das nicht getan haben soll, nämlich indem er der nordrhein-westfälischen Justiz vorgeworfen hat, dass sie Absprachen und Anordnungen trifft, die zum Nachteil von Holocaust-Überlebenden gewirkt haben. Und insofern den Richtern Rechtsbruch vorwirft. Das ist so nicht richtig, das kann die Justiz so auch nicht stehen lassen. Um 11 öffnen sich die Türen des Sitzungsraumes 1.120. Richterin Nesse setzt sich an den seitlichen Tisch neben seinen Anwalt. Aus seiner schweren, schwarzen Aktentasche packt er unzählige Schriftstücke und Gerichtsakten aus. Es ist dieselbe Tasche, mit der Renesse 10 Jahre zuvor das erste Mal nach Israel gereist war, um dort Überlebende anzuhören. In Israel wird Renesse wie ein Held gefeiert, der Holocaust-Überlebenden zur Gerechtigkeit verhalf. Das deutsche Disziplinarverfahren gegen Renesse schlägt in Israel hohe Wellen. Inakzeptabel, titelt die Jerusalem Post Anfang März 2016. Auch in Deutschland gibt es Richterkollegen, die Renesse Respekt zollen. Ohne seine Arbeit in Israel wäre es niemals dazu gekommen, dass alle Rentenanträge der ehemaligen Ghettoarbeiter nochmals überprüft wurden, sagt Wolfgang Mayer, ehemaliger Richter am Bundessozialgericht Kassel. Das fiel natürlich auch in Israel auf, dass diese persönlichen Anhörungen doch zu Erkenntnissen führten, die man allein aus Akten und Aktenstaub nicht gewinnen kann im fernen Deutschland. Umso deutlicher wurde, wie die anderen Richter mit dem Gesetz und mit den NS-Verfolgten umgingen. Und das erregte dort gewaltigen Unmut, politischen Druck. Als Senatsvorsitzender am Bundessozialgericht in Kassel hatte Wolfgang Mayer 2006 ein einziges Urteil zugunsten von Ghetto-Rentenklägern gefällt, in dem er ähnlich argumentierte wie Renesse. Gleich danach war sein vierter Senat alle Ghetto-Fälle los. Das ist mir damals auch klar gesagt worden im Gericht und das ergibt sich aus mir vorliegenden ministeriellen Aktenauszügen, dass der Hauptgrund war, dass es der vierte Senat unter meinem Vorsitz eine politisch unliebsame Rechtsprechung durchführte. Was auch immer im Zusammenhang mit den Ghetto-Rentenfällen in Justiz und Politik ablief, letztendlich sorgte der Deutsche Bundestag für ein neues, großzügigeres Ghetto-Rentengesetz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird in der Tat höchste Zeit für diesen Gesetzesentwurf. Bei der Verabschiedung des Gesetzes am 9. Mai 2014 bringt die linke Abgeordnete Ulla Jelbke im Bundestag auch die Causa Renesse zur Sprache. Ich möchte an dieser Stelle namentlich den Sozialrichter Jan-Robert von Renesse nennen, der schon früh erkannt hatte, dass die Formulare der Rentenkassen dem Schicksal der NS-Opfer nicht gerecht wurden. Dafür wurde er von seinen Vorgesetzten zusammengestaucht, gemobbt und auch von diesen Fällen abgezogen. Gedankt wurde ihm nur von den Überlebenden. Wir, die Linke, wir möchten uns diesem Dank anschließen, ausdrücklich. Und das Justizministerium in NRW auffordern, den Schikanen gegen Richter Renesse, sie endlich einzustellen und damit aufzuhören. Doch der nordrhein-westfälische Justizminister besteht auf das Verfahren gegen Renesse. Am 10. März 2016 sollte vor dem Landgericht Düsseldorf der letzte Akt eingeläutet werden. Der Strafsatzteil, bitte alle Beteiligten antreten. Die Gerichtsverhandlung im Raum 1.110 gegen Richter Renesse geht nach genau 40 Minuten zu Ende. Das Gericht schlägt eine gütliche Einigung vor. Beide Seiten willigen schließlich ein, die Gespräche wieder aufzunehmen. Wie weit wäre Renesse bereit, dem Justizminister entgegenzukommen? Ich würde die Sache beenden und für immer meinen Mund halten. So weit würde ich gehen. Was ich nicht kann, ich kann nicht sagen, ich habe etwas Falsches getan. Sein Schweigen wird er dem Justizminister anbieten, um das Verfahren zu beenden. Die Frage, ob sich der ganze Kampf für die Ghetto-Überlebenden und für ihn persönlich gelohnt hat, beantwortet Renesse so. Es gibt ja diesen Satz im Talmud, ne? Wenn man einen Menschen rettet, dann rettet man die ganze Welt. Und wenn ich an die Einzelnen denke, die das als ein Stück Versöhnung erlebt haben, die das auch so ausgedrückt haben im Gerichtssaal, dann denke ich, hat es sich gelohnt. Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen. An diesem 10. März ist es womöglich das letzte Interview, das Renesse zu dem Thema je geben wird. Der permanente Druck und auch die Sorge um seine Familie zwingen ihn zu Zugeständnissen, sagt der Vater von 4 Kindern. Er will endlich Ruhe. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach zu viel mehr entgegenkommen bereit bin, um endlich Frieden zu bekommen. Also was ich da jetzt auch meiner Familie, meiner Frau vor allem zugemutet habe die letzten Jahre, das muss einfach mal zu Ende gehen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.